Eine neue Folge MT5. Es geht weiter mit den Greyjoys. Heute werden die zusätzlichen Einheiten, die nicht in der Grundbox enthalten sind, sowie die Heldenbox 1 besprochen. Viel Spaß! Ja, guten Morgen zusammen. Da bin ich wieder. War lieber eine etwas längere Pause, diesmal krankheitlich begründet. Direkt nach dem Tag, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe, ist mir... bin ich etwas krank geworden und die Stimme war vor allem belastet. Und dann ist das Aufnehmen natürlich nicht so toll, vor allem wenn es etwas länger dauern soll. Und deswegen habe ich dann Pause gemacht, bis ich tatsächlich wieder ganz gesund war. Und jetzt sollte es wieder problemlos weitergehen. Und heute, wie im Intro schon gehört, stehen die weiteren Boxen von den Greyjoys an. Sowohl die Einheiten als auch die Hero Box. Ich werde zuerst auf die Einheiten eingehen, die noch dazu kommen, nämlich die Iron Makers und die Ironborn Trapper. Und danach die Helden durchgehen mit den Commandern, NCUs und Attachments. Und mal schauen, was es da noch so Schönes gibt und wie die auch zusammen mit dem aus der Grundbox, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann holt das nach, zusammenpassen. Es gibt zwei Einheiten, die nicht in der Grundbox sind, die aber auch dann sehr zeitnah kommen sollen zu den Greyjoys. Ich hatte ja beim letzten Mal schon erzählt, dass der Versuch zumindest ist, jetzt bei den Releases es so zu machen, dass es nicht nur irgendwie die Grundbox gibt und noch eine Einheitenbox dazu von einer Einheit, die aber auch schon in der Grundbox ist, sondern dass tatsächlich Grundbox, Heldenbox und noch andere Einheiten gleichzeitig released werden und man dann tatsächlich schon ordentlich was Schönes machen kann damit. Die Einheit, auf die ich zuerst eingehen möchte, sind die Iron Makers. Die haben eine Bewegung von 5. Die haben einen Verteidigungswert von 4+ und einen Moralwert von 7+. Also fast schon auf der unterdurchschnittlichen defensiven Seite. Und sie haben eine Attacke Great Hammer. Die ist ganz nett, die hat 7 Würfel mit vollen Ranks, 5 mit nur noch 2 Ranks und 4 auf dem letzten Rang auf die 3+, hat Critical Blow dazu und die Fähigkeit, die auch die Hämmer von den Baratheons hatten zumindest. Wenn der Verteidiger eine 1 würfelt auf einem seiner Verteidigungswürfel, dann wird er weakened. Das heißt, das ist was die Defensive dann nochmal stärkt, zumindest wenn man erst selber eine Attacke gemacht hat. Und sie haben auch die Pillage-Mechanik, über die wir ja schon gesprochen haben, zur Genüge im letzten Mal. Und hier sieht man dann auch die Rolle, die die Iron Makers eher einnehmen, denn die Pillage-Token, von denen man bis zu 2 haben kann, verbessern jeweils den Verteidigungswert um 1. Das heißt, bei einem Pillage-Token 3+ Verteidigungswert, bei 2 Pillage-Token 2+ Verteidigungswert. Und dann ist das defensive Profil natürlich schon deutlich besser. Das Ganze bekommt man für 7 Punkte, ist im Endeffekt schon eine Allrounder-Einheit, da sie eine ganz gute Offensive haben mit dem 3+7 Würfel, nehmen dann halt relativ stark ab mit den 5 bzw. nur 4 Würfeln, dem Gegner auch noch so ein bisschen Kontrolle oder kontrollieren können durch die Weaken-Token, die zwar ein bisschen zufällig sind, aber trotzdem ganz gut. Und halt zumindest, wenn sie dann die Pillage-Token haben, auch sehr defensiv werden, wobei die offensichtliche Schwäche natürlich der Moralwert von 7+ ist. Dafür 7 Punkte ist schon recht teuer. Was vielleicht direkt ins Auge springt, ist, wenn man die in Verbindung mit dem Commander-Attachment von Asha spielt, denn die hatte ja, dass der Moralwert von zu 5+ wird. Das ist dann natürlich schon deutlich cooler, wenn man dann nachher eine Einheit hoffentlich mit 2+, wir werden nachher auch noch was dazu sehen, wie man das vielleicht nicht erst nachher, sondern ziemlich schnell hinbekommt und 5+ Moralwert hat, ist die natürlich schon extrem stabil. Und Asha hat ja auch noch die Fähigkeit, dass das Rally Point in kurzer Reichweite der Moralwert weitergegeben wird. Das heißt, man müsste sie nicht mal unbedingt in dieser Einheit spielen, halt nur sehr nah da dran halten. Beziehungsweise da man vielleicht in so eine defensive Einheit seinen Commander doch ganz gerne packen würde, kann man dann aber auch noch andere Iron Makers mitnehmen, die auch noch davon profitieren und ihre Moral gebufft bekommen. Das ist auch so einer der Hauptanwendungszwecke, die ich für sie sehe. Vielleicht kommen wir nachher bei den Attachments und Commandern nochmal darauf, dass man die gut einsetzen kann. Was ein Vorteil ist von denen auf jeden Fall, ist die Bewegung von 5. Die meisten Einheiten, die mit 3 plus oder sonst guter Verteidigung rumlaufen, haben ja nur eine Bewegung von 4. Die haben jetzt zwar nicht direkt 3 plus, aber können das halt bekommen, gegebenenfalls sogar 2 plus und haben trotzdem die Verteidigung von die Bewegung von 5. Das ist schon ein Vorteil. Dafür kosten sie halt auch schon echt viele Punkte. Und die andere Einheit, die ist dann genau auf dem anderen Seite, auf der anderen Seite, was Verteidigung, aber auch Punkte angeht, nämlich die Ironborn Trappers, kostet nur 4 Punkte. Kriegt man sogar also fast 2 für, wenn man einer Einheit Iron Makers entgegensetzt, haben auch eine 5er Bewegung, haben einen 6er Verteidigungswert und einen 8er Moralwert, das heißt wirklich schlecht. haben aber dafür einige ganz coole Sonderfähigkeiten. Erstmal, sie haben eine Attacke, nämlich Nahkampf, 6 Würfel auf vollen Ranks, 6 Würfel bei nur noch 2 Ranks und 3 Würfel auf dem letzten Rank, nur auf die 4 Plus. Aber ist natürlich ganz nett, dass die auf dem zweiten Rank auch noch 6 Würfel haben, wobei man natürlich auch sehr schnell mit der Einheit Ranks verliert. Sie haben dann Support-Fähigkeiten und die sind eigentlich ziemlich cool. Nämlich einmal die Trappers Tool ist ein Befehl bzw. Order, kann man also nur einmal in der Runde einsetzen. Zum Start eines beliebigen Zuges darf man einen Gegner wählen, der mit dieser Einheit im Kampf ist. Und für jeden Pillage-Token, den man selber hat, auch die haben Pillage, auch die dürfen maximal 2 Pillage-Token bekommen, kann man einen Vulnerable oder einen Weakened-Token verteilen an die Einheit, mit der man im Kampf ist. Und das Ganze geht nur auf eine feindliche Einheit. Wenn man mit 2 Einheiten im Kampf ist, kann man trotzdem die Token nur auf eine Einheit legen. Wenn man selber einen Pillage-Token hat, kann man sich aussuchen, welchen Token man legt. Wenn man 2 Pillage-Token hat, kann man beide Token auf eine der Einheiten legen. Vulnerable und Weakened ist natürlich auch wieder nett. Kann man sich aussuchen, ob man quasi die offensive Variante mit dem Vulnerable nimmt, ob man die defensive Variante mit dem Weakened nimmt. Und dazu haben sie noch die Fähigkeit Disrupt, dass Gegner, mit denen sie im Kampf sind, minus 1 auf ihre Trefferwürfe bekommen. Das heißt, die, die sonst auf die 4 plus treffen, treffen dann nur noch auf die 5 plus. Die, die sonst auf die 3 plus treffen, treffen nur noch auf die 4 plus und so weiter und so fort. Das heißt hier ganz klar eine defensive Fähigkeit, was ihnen schon mal ganz gut tun kann. Denn wenn man so einen schlechten Verteidigungswert hat von 6 plus, ist das Beste, was man eigentlich machen kann, dass der Gegner wenig Hits macht und aber auch eine unterstützende Fähigkeit, denn es gilt halt für alle Attacken des Gegners, der mit ihnen im Kampf ist, egal ob die jetzt gegen die Trapper oder gegen eigene gerichtet sind. Das heißt, wenn man eine Situation hinbekommt, wo die Trapper gegen und noch andere Einheit von einem selbst gegen eine andere feindliche Einheit kämpfen, ist das schon ziemlich cool. Weil der Gegner dann halt, wenn er auf die andere Einheit schlägt, minus 1 bekommt. Oder wenn er auf die Trapper schlägt, kümmert er sich halt um eine 4-Punkte-Einheit, statt sich um die andere Einheit zu kümmern. Das waren also die beiden Einheiten. Auffällig ist bei denen jeweils der niedrige Moralwert. Iron Makers 7, obwohl sie eigentlich eine defensive Einheit sein sollen. Und die Trapper 8 Plus, auch hier könnte man überlegen, Usher reinzustellen. Vor allem das Attachment finde ich da ganz cool. Das hat ja auch das 5 Plus Moralwert wird und hat noch die Order Warcry, mit der man, wenn man einen Moraltest besteht, was halt auf die 5 Plus dann ganz gut geht, einmal Vulnerable und Panicked austeilen kann. Dann werden die halt echt zu einer Tokenschleuder. Dann können die in Long Range austeilen, das Vulnerable und Panicked. Aber sie können auch im Kampf dann noch, solange sie einen Pillage-Token haben, das Weakened dazulegen. Hat zwar beides einen überschneidenden Trigger, aber ja, man kann ja auch zu Beginn des eigenen Zuges Vulnerable und Panicked ausgeben und dann zu Beginn des nächsten Zuges das Weakened. Also das sehe ich nicht so sehr als Problem an. Start of a Friend oder Start of a Turn ist ein recht dankbarer Trigger. da das ja häufiger mal vorkommt. Okay. Dann haben wir ganz, ganz viele Sachen, und zwar Commander. Natürlich mit Attachments, mit keine NCU mehr, aber jeweils mit den Taktikkarten. Ich habe auch die wieder versucht einzuordnen in Attacke, Überlegen und Bewegung und die Trigger aufgeschrieben, um die zu vergleichen mit den Triggern vom Basisdeck. Und auch die habe ich wieder versucht zu bewerten auf einer Skala von 1, braucht kein Mensch, bis 4, super geil. Das ist übrigens auch alles im Blog, wo der quasi den Podcast-Feed erzeugt als Shownote sozusagen. Da könnt ihr dann auch auf mt5.home.blog mal nachgucken, wenn ihr euch nochmal genau angucken wollt, was ich wo einsortiert habe und was ich wie bewertet habe. Genau. So viel dazu. Wir haben in der Box Theon Greyjoy, also den Theon als Commander. Wir haben Euron Greyjoy, also den, ich sag mal, bösen Bruder vom Balon. Wir haben Balon Greyjoy, also den momentan auf dem Seastone Share, also dem Seesteinthron sitzen, denn dem Vater vom Theon. Und wir haben Eric Ironmaker als Commander. Also 1, 2, 3, 4 Commander, die natürlich alle ein bisschen unterschiedlich ausgerichtet sind. Ich fange direkt mal mit Theon an. Theon hat ein Attachment. Das hat die Fähigkeit Ambush. Das geht auf Melee-Attacken, wenn man in die Flanke oder in den Rücken von einer gegnerischen Einheit chargt, dann wird die panicked und weakened. Ja, ist eine gute Fähigkeit, wenn man es hinbekommt. Was hier vielleicht direkt ins Auge springt, ist der, wie heißt der, der Captain, Reaver Captain, der das Outflank mit dazu gibt, könnte man für einen Punkt in die Einheit noch dazu stellen, da der ja die Attachment-Regeln ignoriert und dann könnte man Theons Einheit direkt irgendwie in der Flanke reinkommen lassen und dann von dieser Fähigkeit ein bisschen mehr Gebrauch noch machen. Ist halt immer die Frage, wie erfahren ist der Gegner da mittlerweile, gerade da in Free Folk, ja, der Jarl so prominent war eine Zeit lang, haben da sehr erfahrene Spieler schon einige Strategien entwickelt, um das zu umgehen. Der einfachste ist natürlich, also das Allereinfachste ist, das Pferd zu blockieren vom Gegner auf dem Taktikboard, was dazu führt, dass der das halt früh in der Runde nimmt und dann halt auch früh in der Runde seine Einheit reinbringt. Das heißt, dann gegen Kavallerie ist man sowieso ziemlich aufgeschmissen, denn die sich dann ja einfach umdrehen und angreifen kann. Ja, aber ich glaube, auf einem geringeren Niveau, wenn man nicht so erfahren ist, dann kann das eine gute Strategie sein. Als weitere Fähigkeit hat er Enhanced Mobility. Die Einheit, in der er drin ist, bekommt plus 1 auf den Bewegungswert und darf sich drehen, bevor sie einen Marsch macht. Normalerweise beim Marsch darf man ja nur sich geradeaus bewegen und dann drehen. Hier darf man sich drehen, geradeaus bewegen und drehen. Also insgesamt sieht man hier schon, es ist quasi sehr auf Bewegung ausgelegt. Einerseits, man bekommt Bewegung dazu. Andererseits, wenn man die Bewegung gut nutzt, bekommt man noch Boni dazu. Der Theon hat als Taktikkarte Nummer 1, Opportunist, habe ich eingesortiert bei Attacke. Bevor ich das gleich vergesse, sage ich das schon mal. Wenn eine freundliche Einheit eine Attacke macht, bevor die Würfel geworfen werden, wenn der Gegner noch nicht aktiviert hat in dieser Runde, der jetzt angegriffen wird, dann darf man seine Würfel neu würfeln und sich aussuchen, ob man Precision oder Wishes dazu, also Wishes dazu bekommt. Precision ist natürlich gut, wenn man viele Würfel hat und der Gegner einen guten Verteidigungswert hat. Wishes ist eigentlich immer gut, wenn man mindestens eine Wunde machen kann und je nach Moralwert des Gegners ist dann halt nochmal besser oder schlechter, je nachdem, was der Gegner ob man noch einen Paniktoken drauf hat oder so. Das ist tatsächlich dann eine Fähigkeit, wo man mal recht schön sich im Kopf überlegen könnte, was dann jetzt tatsächlich besser zu nehmen ist, was man überhaupt braucht, ob man eine große Varianz braucht, kleine Varianz oder eher auf den Erwartungswert geht. Und für die, denen das jetzt alles viel zu theoretisch war und die nicht während des Spiels überlegen wollen, was soll ich da jetzt nehmen und womit kann ich den besten Schaden machen, die können das einfach auf Theons Einheit spielen, denn der bekommt beide Fähigkeiten. Und insgesamt ist das schon eine super Karte dann, wenn man sich überlegt, man attackiert zu Beginn der Runde, wenn man schon im Kampf ist, zum Beispiel auch über die Schwerter und hat dann Rerolls ziemlich gut, hat Precision ziemlich gut und Wishes dazu ziemlich gut. Das ist eine enorme Steigerung des Schadens, wenn man sich schon im Kampf befindet. Aber wenn man sich schon im Kampf befindet, ist ja auch relativ einfach, dass der Gegner noch nicht aktiviert hat. Das heißt, je nachdem, wie es mit den Karten so aussieht, könnte der Gegner schon unter Zugzwang gesetzt werden, auch Theons Einheit zu attackieren, da die hiervon halt schon enorm profitiert. Als zweites haben wir Diversion Tactics. Die kennen wir schon von Hammer, beziehungsweise da war es, glaube ich, nur Order, ich weiß nicht genau, aus von Freefolk. Auf jeden Fall, wenn ein Gegner eine Attacke beendet, dann darf eine andere Einheit als die von uns, die verteidigt hat, ein freies Manöver machen. Sehr stark, ist natürlich bei Bewegung einkategorisiert hier. Sehr stark, da man dadurch genau diesen Effekt hat, der immer sehr stark ist. Dass der Gegner etwas macht, wir haben eine Taktikkarte, die Reaktion darauf macht. Und was passiert danach? Danach ist meistens dann unser Zug, da der Gegner ja gerade was gemacht hat. Das heißt, wir haben durch die Reaktion eine Aktion, nämlich das freie Manöver, und dann direkt unseren Zug, ohne dass der Gegner dazwischen in der Regel noch irgendwas machen kann. Und das ist immer sehr, sehr stark, dass quasi so eine Doppelaktion zulässt. Ansonsten gibt es aber auch recht wenig dazu zu sagen, ist auch, glaube ich, eine der kürzesten Taktikkarten. Dann haben wir Stark Exposure. Ich weiß gar nicht genau, wie man das übersetzen soll. Eigentlich ist Exposure ja sowas, dass man dem Einfluss ausgesetzt wurde. Ich weiß nicht genau, wie Sie das hier meinen. Ich lese einfach mal vor und übersetze. Wenn eine freundliche Einheit eine Charge-Aktion macht, bevor man den Würfel für die Charge-Distanz würfelt, kann man die Karte spielen. Und wenn man den Gegner dann erfolgreich charged, beziehungsweise für den ganzen Turn, wenn man den Gegner erfolgreich charged, auch wenn es vermutlich nur einer sein wird, wird der Gegner kann nicht mehr von freundlichen Taktikkarten oder Befehlen als Ziel gewählt werden. Das heißt, ich spiele die Karte, bevor ich einen Würfel würfel, gucke dann, komme ich ran. Wenn ich rankomme, ab dem Zeitpunkt, sobald ich die gegnerische Base berühre, darf der Gegner auf diese Einheit keine Taktikkarten oder Befehle mehr verwenden. Und als zusätzlichen Effekt haben wir noch, falls das Theons Einheit ist, dann darf man seinen Charge Distance Würfel auch noch rerollen. Das heißt, der zweite Teil ist wieder so ein bisschen Bewegung. Und der erste Teil ist was, was bei den Greyjoys sonst eigentlich überhaupt nicht gab, nämlich Denial. Also Kontrolle in der Form, wir nehmen dem Gegner etwas weg, beziehungsweise wir verbauen ihm Möglichkeiten. Und das ist was, weil ich auch, ich habe mittlerweile mal mit den Greyjoys gespielt, gemerkt habe, was ziemlich fehlt denen. Die sind selber sehr stark in ihren Sachen, aber die können nicht so gut das Spiel vom Gegner unterbinden. Und das ist eine Karte, die man dann zweimal hat, die einem genau das bringt. Und deswegen sehe ich Theon auch im kompetitiven Spiel, wenn man sowieso zwei Listen mitnehmen kann, sehe ich schon, dass viele Theon reinbringen werden. Da er einerseits diesen Bewegungsaspekt noch mehr reinbringt und andererseits diese Form von Kontrolle, die dem Gegner seine Fähigkeit oder seine Möglichkeiten einschränkt. Hier in der Liste, so wie ich sie vor 2 Wochen gemacht habe, steht Opportunist mit 4 bewertet, Diversion Tactics mit 3 bewertet und Stark Exposure auch mit 3 bewertet. Ich würde jetzt, glaube ich, schon wieder fast ändern und sagen, Opportunist auch auf 3. Das bringt halt nur was für eine starke Attacke. Aber die anderen beiden finde ich eigentlich fast schon besser, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Ja, könnt ihr ja vielleicht mal auch sagen, was ihr besser findet. Vielleicht noch zur Buchhaltung. Wir haben eine Überschneidung nur mit dem Basic Tactic Deck. Nämlich, wenn wir selber eine Melee-Attack machen. Genau, die anderen beiden sind neue Trigger, also da auch sehr unproblematisch. Dann kommen wir zum nächsten Commander. Als nächstes steht auf meiner Liste Yuren drauf. Yuren hat die folgenden Fähigkeiten. Er hat einen Befehl, nämlich Sow Discord. Zu Beginn eines Zuges darf man eine feindliche Einheit in langer Reichweite wählen. Die muss einen Moraltest mit minus 1 bestehen, mit minus 1 pro zerstörtem Rang, also 0, minus 1 oder minus 2. Und falls sie den verpatzt, verliert sie alle ihre Fähigkeiten bis zum Ende der Runde. Das heißt auch hier wieder Denial. Und eine zweite Fähigkeit, nämlich Intimidating Presence. Das ist so ein bisschen das neue. Wie hieß das denn vorher? Cut them down. Nämlich, der Gegner bekommt minus 1 auf dem Moraltest und falls er das verpatzt, bekommt er eine zusätzliche Wunde. Da muss man natürlich, wenn man jetzt sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat mit dem 2021, immer daran denken, dass es eine Wunde weniger prinzipiell gibt bei dem Paniktest. Das heißt, man hebt das Niveau quasi wieder auf das 1.6-Niveau an. Ja, so ein bisschen eine Fähigkeit aus Wishes oder eigentlich Horrific, das alte, und Cut Them Down. Man beeinflusst sowohl die Chance, dass sie den Paniktest verpatzen, erhöht die und erhöht dann auch noch die Wunden. Das ist schon ziemlich stark, vor allem weil es halt eine passive Fähigkeit ist. Das heißt, jedes Mal, wenn die Gegner einen Paniktest machen, kommt das zur Anwendung, das minus 1 sogar bei allen Moraltests. Wenn man da eine Liste drum strickt, kann das schon ganz gut sein. Oder aufgetriggert werden. Auch Euron hat 3 Taktikkarten. Und ich sage schon mal, die lassen sich nicht so gut einsortieren. Ich fange mal an. Devious Methods. Start eines freundlichen Zuges. Das heißt hier dann doch schon einen Trigger, den wir schon zweimal im Taktik-Tag drin hatten. Man darf eine Taktikkarte noch ablegen, zusammen mit dieser, da man die ja spielt. Und dafür darf man sich eine Karte vom Discard-Pile des Gegners in die Hand nehmen. Und dann kommt noch ein bisschen Text darunter, nämlich wenn man dann die Karte spielt, dann kommt die nicht in den eigenen Discard-Pile, sondern in den Discard-Pile des Gegners. Und wenn ein Commander-Name auf der Karte des Gegners steht, wenn da zum Beispiel steht, wenn das auf Jaime Lannisters Einheit gespielt wird, dann kriegst du das und das, ersetzt man das durch Eurons Namen. Das heißt, man behandelt so, als würde das stehen, wenn das auf Eurons Greyjoys Einheit gespielt wird, dann macht dies und das. Ich habe aufgeschrieben in der Kategorierung, super cool ist, also ich finde es einfach geil. Es ist vielleicht nicht die stärkste Karte. Es ist vor allem extrem vom Matchup und von der Situation abhängig. Man muss wissen oder zumindest so gedanklich im Kopf haben, was der Gegner im Discard-Pile hat und drüber nachdenken, was könnte einem das jetzt bringen. Man kann die halt zu Beginn des Zuges spielen, das ist schon mal cool, da man dann alle Trigger während des Zuges hat, um die Karte, die man sich gerade genommen hat, noch zu spielen. Man kann sogar so weit gehen, wenn der Gegner Möglichkeiten hat, Karten aus seinem Discard-Pile wiederzuholen, die ihm quasi wegzuklauen, sodass er sie nicht wiederholen kann. Denn wenn ich die auf der Hand habe, solange ich die auf der Hand habe, kann er die nicht aus seinem Discard-Pile holen. Wenn ich sie dann spiele, okay, dann kommt sie wieder zurück, dann geht's wieder. Aber wenn es jetzt wirklich eine Karte ist, wo es sehr wichtig ist gerade, dass mein Gegner die nicht bekommt, kann ich mir die halt holen und auf der Hand halten, solange. Ja. Ich finde es eine geile Idee. Ich finde es sehr schwierig zu bewerten. Wie gesagt, man braucht einerseits Spielwissen, um sie gut sinnvoll einsetzen zu können. Man braucht etwas Glück im Matchup, denke ich auch, um sie gut sinnvoll einsetzen zu können. Und man braucht sowas wie Situational Awareness, also dass man quasi einem klar wird, dass in der Situation es gerade geil wäre, diese Karte vom Gegner zu haben. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel Skill, den man braucht, um die Karte einzusetzen. Aber ich glaube, sie ist auch einfach sehr lustig, wenn man sie nicht so super effektiv einsetzt, sondern sie halt einsetzt, weil man es gerade kann. Und ich finde, das ist ein super Design für eine Taktikkarte, weil man es sowohl mit sehr viel Skill einsetzen kann. Da bleibt dann noch abzuwarten, wie viel sie dann tatsächlich bringt, denn die Kosten, eine andere Taktikkarte ablegen, sind ja dann doch auch relativ hoch. Aber man sie halt auch super funny casual einsetzen kann. Also hier wirklich cooles Design und bekommt von mir dann bei der Bewertung auch einfach nur ein Geil. Kommen wir zur zweiten Karte, Cunning Ploy. Wenn eine freundliche Einheit aktiviert, dann darf die keine Aktion machen, sondern stattdessen darf eine andere freundliche Einheit ein Manöver, einen Marsch oder einen Rückzug machen. Und falls das Eurons Einheit ist, dann wird noch ein Gegner in Long Range, bevor man die Aktion ausführt, vulnerable. Also für Eurons Grazers Einheit verteilt man einfach noch einen Vulnerable, wenn man es auf die spielt. Beziehungsweise also nicht auf die spielt, sondern wenn die sich dann nochmal bewegt. Die Karte gab es ja in 1.6 schon für Tyrion, nur dass man irgendeine Aktion machen konnte. Jetzt ist halt auf Bewegung runtergemacht. Das macht sie deutlich schwächer, da man nicht dieses, okay, am Ende meiner Runde oder wenn du keine Züge mehr hast, dann aktiviere ich noch die Einheit, die sowieso nur auf dem Objective stehe und kann dafür mit den Knights of Casterly Rock nochmal einen Charge machen. Das geht jetzt halt nicht mehr. Ich finde es vom Design her gut angepasst. Sie ist halt runtergefahren. Sie ist immer noch interessant, denke ich. Da gerade am Ende der Runde, wenn man in der nächsten Runde den ersten Zug hat, so einen Marsch schon extrem Unterschied machen kann. Da wären wir dann wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Ich kann dann dadurch, dass ich die Doppelaktivierung habe, falls ich die habe, eine Bewegung machen und habe dann direkt wieder den Zug, um ja, ohne dass der Gegner dazwischen groß reagieren kann. Ein Token noch dazu kann auch nicht schaden. Also finde ich auch durchaus gelungen, ist jetzt aber nicht mehr so extrem wie in 1.6. Und die Karte habe ich natürlich bei Bewegung dann eingegliedert, verstärkt also das Thema nochmal ein bisschen, habe ich mit einer 3 bewertet und ist, glaube ich, einfach auch eine gute Karte. Die letzte Karte ist Mind Game. Zu Beginn eines freundlichen Zuges. Hier haben wir jetzt wieder den Trigger. Ich habe zwar vorhin gesagt, das ist eigentlich ein ganz guter Trigger, aber dann hat man schon vier Karten, die den gleichen Trigger haben. Und das Problem ist natürlich dann, dass man diese vier nicht miteinander kombinieren kann. Und das könnte dann schon zum Problem werden. Man darf eine Taktikzone wählen auf dem Taktikboard. Und das nächste Mal in dieser Runde, wenn jemand diese Taktikzone einnimmt, dann darf, nachdem der den Effekt abgehandelt hat, der andere Spieler auch nochmal den Effekt abhandeln. Das heißt, ich spiele die Karte, nehme als Ziel Schwerter, die Kampfzone. Mein Gegner stellt sich im nächsten Zug da drauf, darf eine freie Attacke machen, danach darf ich eine freie Attacke machen. Oder ich stelle mich selber auf die Kampfzone dann drauf. Ich darf eine freie Attacke machen, danach darf mein Gegner eine freie Attacke machen. Und es ist halt nicht nur für den nächsten Zug, sondern für die ganze Runde. Das ist halt so ein bisschen Mindgame-mäßig, denn man muss sich mal ein bisschen durchrechnen, wie das mit den Instigus so hinkommt. Aber es kann dann natürlich sein, dass der Gegner die Zone gar nicht nimmt. Und dann ist für mich quasi ein Nachteil, weil wenn ich sie dann nehme, dann hat der Gegner halt auch den Effekt. Vielleicht ist es mir auch egal, dass der Gegner auch den Effekt hat. Wenn wir zum Beispiel in einer Situation sind, wo wir den Effekt ersetzen können. Da müsste man auch nochmal gucken, ob dann der ursprüngliche Effekt genommen wird oder der ersetzte. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass der ursprüngliche genommen wird. Denn ich würde sagen, das Ersetzen ist ja nicht irgendwie bis zum, also da gibt es zwar keinen Zeitraum, so wie lange das ersetzt wird, aber dass er zum Beispiel in der nächsten Runde wieder den alten Effekt hat und auch wenn man jetzt ein NCU vom Taktikboard runternehmen kann und wieder draufstellen, würde man ja auch den alten den Effekt nehmen. Deswegen würde ich auch hier den alten Effekt nehmen. Wenn man dann halt irgendwie was nimmt, wo der Gegner nicht mehr anfangen kann, ist das schon mal okay. Das heißt, die Situation wäre, wenn man zum Beispiel jetzt ganz simples Beispiel, man hat zwei Einheiten im Kampf und sonst ist nichts im Kampf im ganzen Spiel. Und ich spiele das auf. Mein Gegner hat den ersten Zug. Ich spiele das auf die Schwerter. Er nimmt dann die Schwerter nicht, weil er nicht möchte, dass ich danach noch eine freie Attacke habe. Vielleicht habe ich Bogenschützen, mit denen ich die auch nutzen kann. Wir sagen mal, er hat keine Bogenschützen. Er nimmt die freie Attacke nicht. Ich nehme sie als nächstes, weil ich weiß, dass ich mit der freien Attacke seine Einheit ausgelöscht bekomme. Und dann, wenn ich das dann tatsächlich schaffe, hat er halt keine Einheit mehr, die den Effekt nutzen kann. Ist jetzt ziemlich konstruiertes Beispiel. Beim Gelser kann man sich das vielleicht noch vorstellen, dass der Gegner den halt einfach nicht nutzen kann. Oder sowas halt. Ich habe als Bewertung geschrieben, auch cool. Finde ich nicht ganz so cool wie Devious Methods. Aber sicherlich ein sinnvolles Anwendungsgebiet. Vielleicht gerade, wenn man nur mit zwei NCUs spielt, kann man halt eine Zone auswählen und der Gegner setzt zwei NCUs, ich setze zwei NCUs, dann bleibt vielleicht nur noch die Zone übrig und dann muss der Gegner sich halt entscheiden, nehme ich die jetzt und wir dürfen das beide machen oder nehme ich sie nicht. Und ich habe im Endeffekt eine Aktion quasi von ihm verhindert oder bekomme eine Aktion dazu. Ja, wie schon gesagt, hier auch ein bisschen problematisch die überschneidenden Trigger. Wir haben den dann insgesamt viermal zu Beginn eines freundlichen Zuges und wir haben mit ihm dreimal, wenn eine Einheit aktiviert, beziehungsweise wenn eine freundliche Einheit aktiviert, die können wir natürlich alle miteinander, also jeweils eine aus beiden Kategorien können wir miteinander kombinieren, aber untereinander nicht, kann zu einem Problem werden. Insgesamt finde ich das Design ziemlich gelungen. Man hat ein bisschen Denial drin, man hat sehr viel wo man nicht so richtig weiß im Endeffekt, was der Effekt davon sein wird mit Devious Methods und Mind Game. Also insgesamt finde ich den schon cool designt. Wie stark der dann am Ende ist, das muss man, glaube ich, dann mit der Erfahrung erst, wird man das erst sehen. Als nächstes kommen wir zu Balon Greyjoy. The Kraken King. Der hat auch zwei Fähigkeiten als Attachment. Einmal Fueled by Slaughter. Das ist, wenn ich das richtig sehe, auch die Einheit der Warsworns. Vielleicht als kleiner Nachtrag noch. Ich habe die mir nochmal genau angeguckt. Beziehungsweise nach Hinweisen zur letzten Folge. Und war da vielleicht in der letzten Folge ein bisschen zu schnell rübergegangen. Denn die Fähigkeit, wie sie hier auch ist, besagt, nachdem man eine Nahkampfattacke beendet, bekommt man, wenn man mindestens eine Wunde dem Gegner zugefeuert hat, eine Wunde plus eine zusätzliche Wunde für jeden zerstörten Rang des Gegners. Es geht hier nicht um Ränge, die man mit der Attacke gemacht hat oder zerstört hat, sondern einfach für jede zerstörten Rang. Das heißt, ich kann quasi für einen Rang des Gegners, den ich zerstöre, die zusätzliche Wunde, die ich wieder zurückbekomme, mehrmals abholen. Im Zweifel, wenn ich irgendwie eine Einheit habe, die nur noch vier Wunden hat, füge ich der eine Wunde nur zu durch eine Attacke, bekomme aber drei Wunden zurück. Mit meiner nächsten Attacke füge ich 2 Wunden zu, bekomme auch wieder 3 Wunden zurück. Das heißt, das ist jetzt natürlich ein sehr idealisiertes Beispiel oder vielleicht auch nicht idealisiert, weil eigentlich will man die Gegner schon umbringen und nicht nur sich selber heilen. Aber es ist ja schon häufiger so, dass eine Einheit 1 oder 2 Ränge verloren hat und man noch damit kämpft. Und in den Situationen bekommt man halt direkt jedes Mal 2 oder 3 Wunden zurück, sobald man nur eine Wunde macht. Das heißt, das Heilpotenzial ist da doch schon deutlich höher. Und diese Fähigkeit hat Balon also auch, geht also auch wieder ums Überleben bei ihm von der Fähigkeit her. Und dazu noch Iron Resolve. Das ist so ein bisschen das neue, wie auch immer das mit +2 auf Moraltest stand, ist zu dem Intimidating Presence das Gegenteil, nämlich man bekommt +1, allerdings hier nur auf Paniktestwürfe, sehe ich gerade, interessant. Und falls man dann doch den Paniktest verpatzt, bekommt man -1 auf die Wunden. Das heißt, hier sehr auf Überleben ausgelegt für die Einheit. Moralwert oder für Paniktest wird der Wurf etwas verbessert. Man bekommt weniger Wunden, selbst wenn man ihn doch noch verpatzt und kriegt noch Wunden zurück. Den würde ich zum Beispiel schon in den Iron Makern sehen. Der gleicht etwas ihre Moralschwäche aus und gibt ihnen halt noch Wunden zurück. Das heißt, da hat dann schon ein sehr großes Überlebenspotenzial. Auch hier gucken wir uns die Taktikkarten an. Die erste hat sehr viel Text. Acceptable Sacrifices. Ich gebe mein Bestes. Hat auch wieder den Trigger Start of a Friendly Turn. Man darf eine eigene Kampfeinheit, die nicht Balons Einheit ist, wählen und diese Karte an sie attachen. Acceptable Sacrifices, Balon opfert sich natürlich nicht selbst. Die Karte, sobald sie dann einmal angelegt ist, hat im Endeffekt 3 Effekte, nämlich die Einheit, wo die Karte lang dran liegt, bekommt eine Wunde mehr, wenn sie einen Paniktest verpatzt. Das heißt, da opfert man quasi, dafür bekommen alle anderen freundlichen Einheiten in kurzer Reichweite +1 auf Würfe für Paniktests. Das sind quasi die ersten beiden Effekte. Einmal die Einheit, wo die Karte dran liegt, für die ist es schlecht, die bekommt mehr Wunden, wenn sie den Paniktest verpatzt. Dafür ist es gut für alle Einheiten in Short Range, denn die bekommen +1. Wenn die Einheit dann zerstört wird, wo die Karte dran liegt, dann ist das auch wieder gut für alle anderen, nämlich darf man, oder nicht für alle, aber für eine Einheit in Long Range, die darf 2 Wunden wiederherstellen und bekommt einen gratis Pillage-Token, was nie schaden kann, denn wir haben schon gesehen, dass die Effekte von dem Pillage-Token ziemlich stark sein können. Hat im Endeffekt auch wieder mit Überleben zu tun, halt nur nicht für die Einheit, wo die Karte dran liegt, dafür für die Einheiten im Umkreis und ist insgesamt, glaube ich, ja, ich habe eine 3 gegeben, vielleicht auch nur eine 2. Man hat halt die Kosten, dass man mehr Wunden bekommt dadurch. Aber wenn man mehr Wunden bekommt, stirbt man und hat dann wieder für die anderen was. Kann man auf jeden Fall gebrauchen, sage ich so. Start of a Friendly Turn ist jetzt halt auch eine Karte, die man nicht unbedingt im ersten Zug raushauen muss. Also ist nichts, was super kritisch wäre, kann man also auch in einem Zug, wo man jetzt nicht eine andere Karte spielen muss, deswegen ist der Trigger jetzt nicht ganz so schlimm mit der Überschneidung. Also auf jeden Fall was man machen kann. Dazu kommt Price of Failure, also der Preis des Versagens, würde ich mal sagen. Wenn eine freundliche Einheit angreift, bevor man die Würfel würfelt, treffen alle Würfel automatisch. Aber man muss trotzdem noch die Würfel würfeln und für jeden Würfel, der nicht getroffen hätte, bekommt der Angreifer eine Wunde. Also auch hier, also das ist natürlich in Attacke eingegliedert. Hier auch wieder, ich habe Kosten, nämlich Wunden. Das ist dann halt auch schon mit einer recht hohen Varianz, denn wenn ich auf die 4 plus oder auch auf die 3 plus Würfel würfel, kann es schon sein, dass da sehr viele nicht treffen. Das heißt, die Kosten sind sehr schlecht kalkulierbar mit sehr hoher Varianz dafür, dass man direkt Wunden dafür bekommt. Dafür hat man bei dem positiven Effekt überhaupt keine Varianz, sondern man hat, es treffen einfach direkt alle. Der Gegner darf dann natürlich noch verteidigen, okay. Von den Treffern her erstmal hat man keine Varianz, da weiß man, was man bekommt. Nur bei den Kosten weiß man halt nicht, was man bekommt. Kann gut sein, geht auch auf Bogenschützen, ist halt vor allem was in Situationen, wo man mit einer günstigen Einheit eine teure angreift vielleicht. Gerade wenn jetzt man nur eine 4-Plus-Trefferwurf hat, kann man damit seinen Schaden gut hochsetzen, verdoppelt man quasi, kriegt aber halt auch entsprechend selber Wunden rein. Und überschneidet sich halt auch mit Krakens Wrath, was jetzt, ja, ist halt ein bisschen doof, aber ein paar Überschneidungen hat man halt. Letzte Taktikkarte ist The Old Way. Die hat zwei Effekte mit zwei Triggern. Man kann die entweder einsetzen, wenn eine freundliche Einheit einen Moraltest macht, bevor man die Würfel würfelt. Man darf einen Pillage-Token abgeben von der Einheit und dafür. Oh, Entschuldigung, es ist nachdem man schon gewürfelt hat. Sehr wichtig, denn man darf dann den Würfel neu würfeln oder den Wurf neu würfeln. Ist natürlich cool, man kann erstmal würfeln, kann gucken, was dabei rauskommt, kann sich dann entscheiden, kann auch gucken, wie viel Wunden man bekäme, kann sich dann entscheiden, ob man die Karte spielt. Zum Beispiel, wenn man noch drei Wunden in der Einheit hat und man würfelt nur eine 2 für den Schaden, für den Paniktest, sagt man vielleicht, okay, dann spiele ich die Karte nicht, weil bei der nächsten Attacke bin ich sowieso tot, ob ich jetzt drei Modelle da noch stehen habe oder nur noch eins, ist mir egal. Oder man würfelt eine 3 und sagt, ich hätte die Einheit doch noch ganz gerne und würfelt halt nochmal neu. Besteht entweder den Paniktest oder hat immer eine zweidritte Chance, dass man eine 1 oder eine 2 würfelt und die Einheit am Leben bleibt. Der zweite Effekt ist, wenn eine freundliche Einheit eine Attacke macht, diesmal auch wieder nachdem die Attackenwürfel gewürfelt wurden, darf man wieder einen Pillage-Token ausgeben und seine Attackenwürfel neu würfeln. Auch hier wieder ganz cool. Nach dem Würfel der Würfel darf man entscheiden. Ist nicht einfach, du bekommst Rerolls. Pillage-Token sind halt schon viel wert. Deswegen ordne ich die Karte nicht unbedingt allzu stark ein von den einzelnen Effekten. Es ist aber natürlich auch wieder schön, dass man es sich aussuchen kann, hat also ein bisschen quasi Opportunitätsgewinne dabei. Insgesamt eine Karte, die man, ja, wenn man sowieso bei der Attacke weiß, ich mache einen Rang kaputt und ich habe schon zwei Pillage-Token, da kann man natürlich gut einen ausgeben und dann macht man halt wieder einen Rang kaputt und bekommt ihn zurück. Dann hat man quasi keine Kosten. Lohnt sich aber halt auch wieder nur, wenn man die Rerolls braucht, wenn man im Nahkampf ist. Andererseits ist es, wenn man einen Wurf total verpatzt hat, sehr cool, dann die Würfel wiederzubekommen. Insgesamt glaube ich eine gute Karte. Nochmal von der Kategorisierung. Wir hatten eine Karte fürs Überleben, nämlich Acceptable Sacrifices. Wir haben eine Karte auf Attacke, nämlich Price of Failure. Und wir haben eine Karte, die Attacke und Überleben kombiniert. Das heißt, und von seinem Grundthema vom Attachment hatten wir heilen und Moralschaden reduzieren. Also insgesamt wieder genau in dem Thema lange überleben, Schaden machen. Ganz ehrlich, der spricht mich jetzt im Vergleich zu den anderen nicht so sehr an, da er quasi einfach nur dieses Thema verstärkt noch. Und irgendwie so von den, ja, das ist immer so ein bisschen gimmickig, die Mechaniken jetzt mit dem Acceptable Sacrifices und so. Das ist recht viel Text und die Frage ist dann, ob dieses Nutzen tatsächlich die Kosten so sehr überwiegt, wenn man auch noch bedenkt, dass halt eine Taktikkarte ist, die man gerade spielt, die ja eigentlich einen guten Effekt haben sollte. Prinzipiell finde ich es aber immer gut, wenn es auch Kosten bei so einer Taktikkarte gibt und das nicht einfach nur ja, blind spielbare Sachen sind. Also insgesamt finde ich es schon vom Design her gut, aber mich spricht von der Spielweise dann irgendwie nicht ganz so an. Wir haben dann als letzten Commander in der Box noch Eric Ironmaker. Den werden wir auch nachher nochmal etwas ausführlicher bei den NCUs besprechen. Als Attachment hat er die Fähigkeiten Just Share, also gerechtes Aufteilen, zu Beginn eines Zuges, ist im Befehl bzw. Order, also nur einmal pro Runde. Zu Beginn eines Zuges kann man eine freundliche Einheit in Long Range wählen, von der Einheit, wo er drin ist, und einen Pillage Token von dieser Einheit zu einer anderen Einheit in Long Range, in Short Range legen. Das heißt, man verschiebt quasi von einer Einheit in Long Range einen Pillage Token zu einer anderen Einheit in der Nähe. Kann ganz nett sein, da man da quasi so ein Pillage Token Sharing, heißt ja auch Just Shares, draus machen kann, wenn zum Beispiel Trapper schon ihre Order für diesen Zug benutzt haben, kann man den Pillage Token woanders rüber hinschieben, wo er dann gebraucht wird. Und in der nächsten Runde kann man ihn wieder zurückschieben, damit sie ihre Fähigkeit wieder einsetzen, wenn die anderen vielleicht schon ihre genutzt haben. Mit zwei Trappern könnte man sich das jetzt vorstellen, dass man da einen Token immer hin und her schiebt. Ich weiß nicht, ob der Gewinn dadurch tatsächlich so groß ist. Ich würde es eher so als netten Bonus sehen. Er hat noch Gifts of Silver and Bronze, also Geschenke aus Silber und Bronze, als Fähigkeit. Zu Beginn des Zuges darf man eine freundliche Einheit wählen, die zu Beginn des Spiels, so nur einmal im ganzen Spiel, darf man eine freundliche Einheit, die die Pillage-Regel hat, wählen und die bekommt einen Pillage-Token. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ist halt ein Pillage-Token extra. Ja. Also ihr merkt schon, das Thema ist irgendwie Pillage-Manipulation von dem Attachment. Ich kann noch nicht richtig einschätzen, wie cool das tatsächlich am Ende ist. Vor allem verglichen mit halt den anderen Commandern. Die Taktikkarten. Wir kommen zu Irons Endurance. Hat den Trigger, wenn eine feindliche Einheit eine Attacke macht, nachdem die Verteidigungswürfel geworfen wurden. Darf man einen Pillage-Token vom Defender entfernen und dafür D3 Hits automatisch blocken? Hier muss man jetzt überlegen, ist es nach dem Werfen der Verteidigungswürfel, das heißt, die D3 Hits sind praktisch gesehen D3 Wunden. Daher im Normalfall alles, was nach dem Verteidigungswürfel an Hits noch übrig bleibt, zu Wunden wird. Kann also extrem stark sein, aber ist halt auch mit sehr hoher Varianz wieder. Ich kann drei Wunden verhindern, ich kann aber auch nur eine Wunde verhindern. Im Schnitt zwei. Ja, kann sehr stark sein. Ich muss einen Pillage dafür ausgeben. Das sind natürlich wieder recht hohe Kosten. Ich kann im Endeffekt einfach nur eine Wunde verhindern. Ist natürlich toll, wenn ich weiß, eine Wunde verhindern rettet meine Einheit auf jeden Fall. Ja, aber in der Situation ist man halt auch nicht so oft. Als kleiner Zusatz steht noch dazu, wenn man jetzt den Pillage-Token ausgibt, zählt der Effekt trotzdem noch bis zum Ende dieser Einheit. Das heißt, wenn man jetzt die Verteidigungswürfel geworfen hätte, zum Beispiel bei den Iron Makern, und gibt den Pillage-Token aus, dann würde nicht direkt der Verteidigungswert von 2 plus auf 3 plus gehen oder von 3 plus auf 4 plus, sondern er würde noch da bleiben, wo er war, bis zum Ende der Attacke. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ich habe der Karte nur eine 2 gegeben, weil man halt die hohen Kosten hat und die hohe Varianz. Im Schnitt ist es ganz gut, zwei Wunden zu verhindern, wobei zwei Wunden verhindern für einen Pillage-Token. Naja. Gehen wir zur nächsten Karte. Steel Smite. Also wir hatten gerade Iron, also Eisen, und jetzt kommt Stahl. Wenn eine freundliche Einheit eine Attacke macht, bevor man die Attackenwürfel würfelt, auch hier kann man wieder Pillage-Token entfernen. Diesmal darf man sich die Anzahl aussuchen, was in dem Fall heißt ein oder zwei, da die Einheiten ja alle maximal zwei Pillage-Token haben dürfen und kann dann aus drei Effekten wählen, einen pro Token. Man darf alle seine Würfel neu würfeln. oder man darf Würfel neu würfen für die Attacke. Man bekommt Precision oder man bekommt Wishes. Ja, wenn man das mal vergleicht mit, also die Effekte sind natürlich alle cool, aber wenn man das vergleicht mit der Karte von Theon, Opportunist, okay, da hat man die Einschränkung, dass der Gegner noch nicht aktiviert worden sein darf, aber man muss nicht zwei Pillage-Token ausgeben, bekommt automatisch zwei Effekte und gegebenenfalls sogar, wenn Theons Einheit ist, noch einen dritten dazu. Ich denke, das zeigt schon irgendwie das Power-Level im Verhältnis. Hier, selbst wenn man quasi die maximalen Kosten zwei Pillage-Token ausgibt, bekommt man zwei Effekte. Bei Tieren muss zwar der Gegner noch nicht aktiviert sein, aber man bekommt, ohne dann noch irgendwas ausgeben zu müssen, bei Tieren drei Effekte. Ja, auch der Karte habe ich wegen dieses hohen Preises vom Pillage-Token nur eine 2 gegeben. Wobei ich im Testspiel jetzt nicht so Probleme hatte mit dem Pillage-Token. Das liegt aber auch daran, dass ich Eric nicht als Commander, sondern als NCU dabei hatte. Was sich halt auch dann doof ist, weil sich das ja ausschließt. Überzeugt mich auch nicht so ganz. Und am Ende haben wir noch Gold's Allure, also vom Gold die Allüren. Wenn eine freundliche Einheit einen Moraltest macht, nachdem man die Würfel geworfen hat, darf man einen Pillage-Token von der Einheit runternehmen und besteht den Test automatisch. Das, finde ich, ist schon eine starke Karte. Ich hatte hier eigentlich auch nur zwei stehen, würde aber jetzt schon eine 3 reintun, denn einerseits ist es in der Situation, wo man quasi das Perfect Knowledge hat, man weiß schon die komplette Situation, man weiß, ich habe den Test verpatzt, beziehungsweise, also ich sehe nicht, wieso man sie spielen sollte, wenn man den Test nicht verpatzt hat, könnte man auch, aber ist halt sinnlos. Ich weiß schon, ich habe ihn verpatzt, ich weiß, wie viele Wunden würde ich dazu bekommen. Es gibt gerade bei den Lannistern ziemlich nasty Stuff, um Wunden hochzumachen. Wenn da noch ein Intimidating Presence und ein Joffrey dann liegen, kann man bis zu 5 Wunden davon bekommen. Falls es vielleicht sogar ein Lannister Supremacy war, kann man sehr viele Wunden verhindern, wenn man einen Moraltest einfach automatisch besteht. Und hier ist halt quasi, man hat keine Varianz, wenn ich die Karte spiele, da ich schon weiß, was der Schaden sein wird, und ich habe auch keine Varianz im Effekt, da ich ihn einfach bestehe. Also die Karte gut, aber insgesamt, gerade wegen der ersten beiden Karten und dieses Pillage-Manipulation mit den Attachment-Fähigkeiten ist zwar vielleicht ganz lustig, aber der überzeugt mich leider nicht vom Design her und auch von der Spielstärke nicht. Aber also ich finde, einer von vieren, der mich nicht überzeugt, ist eigentlich eine ganz gute Quote. Aber ich sehe einfach nicht, wie der mit den anderen mithalten kann. Und wir werden nachher auf sein NCU noch zu sprechen kommen. Tatsächlich gehen wir jetzt auch zu den NCUs rüber. Und ich glaube, das ist auch schon ein Argument, weshalb man ihn dann eher nicht sehen wird. An NCUs sind in der Box drin Balon als NCU, Vendamir, das ist, muss ich kurz nachgucken, der Master von House Greyjoy, und der Eric Ironmaker selber dann als NCU. Wir fangen an mit Balon. Der Admiral von der Iron Fleet ist ja tatsächlich sein Bruder Victarion, der ja in der Flotte drin, in der Grundbox drin ist. Das heißt, vielleicht führt der gerade die Flotte und Balon ist halt NCU, sitzt zu Hause und macht Folgendes: Rise again, Blade in Hand. Das ist quasi der Ausspruch, den er gesagt hat, weshalb er damals seine Rebellion aufgegeben hat und sich ergeben hat. Wenn man halt aufgibt, dann kann man an einem anderen Tag wieder aufsteigen mit dem Schwert in der Hand und erneut kämpfen. Einmal im Spiel, wenn Balon eine Zone auf dem Taxispot besetzt, darf er den Effekt ersetzen durch, man darf eine Greyjoy-Einheit, die zuvor im Spiel zerstört wurde, wieder aufstellen, und zwar komplett in langer Reichweite von einer freundlichen Aufstellungskante, oder in kurzer Reichweite von einer Flankenkante. Und die Einheit kommt dann mit einem Aktivierungstoken, aber mit allen Pillage-Token, die sie hatte, als sie zerstört wurde. Wenn ich richtig informiert bin, und ich bin mir da eigentlich recht sicher, heißt, wird die dann auch mit Attachment wieder aufgestellt. Das ist natürlich ziemlich cool, wenn man ein krasses Attachment hat, das dann wieder belebt wird quasi auch. Man kann damit eine beliebige Einheit reinbringen. Das heißt, im krassesten Fall quasi bringt man eine 7-Punkte-Einheit mit 3-Punkte-Attachment wieder rein. Was man halt beachten muss: erstens, er kostet selber 5 Punkte. Er hat keinen dauerhaften Effekt. Man kann den Effekt nur einmal im Spiel nutzen. Man muss auch noch als Kosten, die sind vielleicht ein bisschen vernachlässigbar, den Effekt der Taktikzone opfern. Und man stellt die Einheit halt schon aktiviert auf. Das heißt, in der Runde macht sie dann normalerweise nichts mehr. Das heißt, das ist quasi so ein bisschen das, was das Ganze balanced, dass man einfach eine Einheit dazu bekommt wieder. Weil sie muss ja erstmal sterben. Das kann relativ spät im Spiel sein, wenn dann keine Zone mehr auf dem Taktikspot frei ist. Das ist also so ein bisschen ein Counterplay, was man gegen Balon versuchen kann, gerade wenn man 3 NCUs gegen 3 NCUs spielt, dass man erstmal die Taktikboardzonen voll macht, was halt auch häufig passiert bei 3 NCUs gegen 3 NCUs. Da wieder das Counterplay dagegen ist, dass der Balon-Spieler halt nur einen erstmal draufstellt, Balon noch freilässt, was dann aber direkt dazu führt, dass der Gegner auf jeden Fall 3 hinstellen kann, also auch wieder Kosten. Wenn das die Situation wäre, kann man erst in der nächsten Runde Balon benutzen, die Einheit wieder reinkommen, die ist aktiviert, heißt erst in der Runde danach kann man dann tatsächlich wieder sie ganz normal aktivieren. Hieß also von der Runde, wo sie stirbt, wenn da schon alles belegt ist. Counterplay dazu habe ich angesprochen. Dauert es 2 Runden, bis die Einheit wieder was macht. Und dann kann es halt gegebenenfalls auch schon zu spät sein. Aber an sich natürlich starker Effekt. Diese Überlegung mit, will ich tatsächlich das Taktikboard schon voll machen? Wenn eine Einheit gefährdet ist zu sterben, sollte man dann auf jeden Fall machen. Denn dann kann man sie halt schon wieder reinstellen, gegebenenfalls als letzte Aktivierung in der Runde und dann in der nächsten Runde direkt benutzen. Ja, dass die Pillage-Token draufbleiben, ist natürlich nett. Das nächste NCU. Vendamir, der Master, hat als Fähigkeit Raven Tending. Er beginnt das Spiel mit einem Order-Token und zu Beginn eines freundlichen Zuges darf er ein Order-Token ausgeben, um entweder eine Taktikskarte zu ziehen und 2 Wunden wiederherzustellen. Also quasi das, was Custer als Ersatzeffekt für eine Taktikzone machen kann. Oder eine freundliche Einheit 3 Zoll shiften zu lassen. Das hat man jetzt in den neuen Regeln deutlich häufiger, dass Shift benutzt wird, was ja war, dass man sich nicht drehen darf vorher, sondern dass man quasi nur 3 Zoll nach vorne, nach hinten oder zu den Seiten in gerader Linie gehen darf, ohne sich vorher oder nachher zu drehen. Wenn man sich aber gut hinstellt, reicht es oft, um damit in die Flanke zu kommen, beziehungsweise wenn man versucht, den Gegner zu flanken, ist es oft so, dass er sich so hinstellt, dass man gerade noch in seiner Front ist und dann reicht es halt auf jeden Fall, beziehungsweise der Gegner muss sich schon sehr weit drehen, damit die 3 Zoll dann nicht reichen. Genau, prinzipiell, wie gesagt, er beginnt mit einem Order-Token, das heißt, er kann das einmal machen. Er hat aber auch noch die Fähigkeit, dass wenn er eine Zone besetzt auf dem Taktikboard, er den Effekt ersetzen kann, einen Order-Token auf sich selbst zu legen. Das heißt, im Endeffekt ist das so ein verzögertes die Zone ersetzen. Das heißt, der ist dann so ein bisschen wie Custer, nur dass er es einmal quasi umsonst machen kann. und ein bisschen verzögert und noch den Shift dazu hat, also schon anders als Craster, ist eine starke Fähigkeit. Vor allem, wenn man am Anfang des Spiels vielleicht die Zonen noch gar nicht braucht, die Effekte, wenn man den als Lexis aktiviert und auf den Geldsack geht oder so, kann man schon mal Order-Token ansammeln. Hat dann vielleicht, wenn man das mal so durchrechnet, die ersten beiden Runden, hat man vielleicht noch eine Taktikzone frei, die man nicht braucht. Dann hat man schon drei Order-Token auf ihm liegen, hat man drei Taktikkarten und sechs Wunden, die er quasi kostenlos bekommt. Oder halt die Shifts, die man auch nicht unterschätzen darf, zumal es halt zu Beginn des freundlichen Zuges ist. Das heißt auch hier wieder, ich kann shiften und danach kann ich direkt eine Aktion machen. Ja, finde ich ein cooles Design. Kann man sicherlich sinnvoll einsetzen. Ebenfalls für 4 Punkte ist dann Eric Ironmaker, wo ich ja eben schon ein bisschen angedeutet habe. Ich glaube, der wird auf jeden Fall von Anfängern oder von Leuten, die mit Greyjoy noch nicht so viel Erfahrung haben, der Liebling. Zumindest ist er schon mein Liebling. die Fähigkeit heißt Gifts of Iron, Gold and Steel. Das heißt, ist quasi wieder ein bisschen passend zu den Taktikkarten, die er hatte. Man hat zu Beginn 2 Pillage-Token auf Eric drauf liegen und wenn er eine Zone nimmt auf dem Tactics-Board, darf man einen dieser Pillage-Token von ihm wegnehmen und an eine Einheit von sich selbst, die die Pillage-Regel hat, anlegen. Das heißt, im Endeffekt kann man einmal pro Runde, wenn man es schafft, mit ihm auf eine Zone zu kommen, einen Pillage-Token von ihm runter an eine Einheit legen, bekommt also ein Pillage-Token. Wichtig dabei vielleicht noch zu erwähnen, dass man nicht den Effekt ersetzen muss, das heißt, das ist quasi gratis dazu. Und dass er halt mit 2 startet, das heißt, 2 bekommt man auf jeden Fall. Aber es ist auch, wenn der Gegner sich den Geldsack nimmt, wird wieder ein Pillage-Token auf Eric gelegt. Wichtig, man kann halt nur einen pro Runde normalerweise wieder von ihm runterlegen. Ich hatte im Spiel jetzt schon häufiger, dass ich immer irgendwie 2, 3 Token auf dem drauf liegen hatte. Das heißt, ich konnte in jede Runde einen verteilen. Ich finde den super. Ich glaube nicht unbedingt, dass der zu krass für 4 Punkte ist, da es halt auf dieses einmal pro Runde eingeschränkt ist, da man dann auch gegebenenfalls relativ schnell seine Einheiten mit Pillage-Token voll hat und man den Effekt dann nicht mehr so groß nutzen kann. Wobei man das natürlich gegebenenfalls mit Karten kombinieren kann, wo man Pillage-Token runternehmen muss. Ich gucke gerade, The Iron Price war das, glaube ich, im Grunddeck die einzige. Ist natürlich jetzt vom Design her ein bisschen schade, dass gerade er ja die Karten als Commander mitbringt, wo man immer die Token runternehmen muss und er dann halt das Attachment ist, das einem leichter Token dazu gibt. Ja, ist halt irgendwie so sein Thema, deswegen passt es gut zusammen, aber man kann es halt leider nicht zusammenspielen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was man immer mitnehmen kann, führt zu einem deutlich einfacheren Start ins Spiel, da man halt die starken Effekte schon früher von dem Pillage-Token früher enablen, freischalten kann. Zum Beispiel bei den Trappern hab ich das als gut empfunden, da die ja nicht so den krassesten Angriff haben, ist bei denen vielleicht schwieriger, selber einen Pillage-Token zu bekommen. So kann man denen einfach einen Pillage-Token geben schon mal. Dann können die jedes Mal oder zu Beginn des Zuges, wenn sie im Kampf sind, können sie einmal pro Runde einen Weekend-Token noch austeilen. Man könnte auch sagen, man kann irgendwie mit dem Bogenschützen denen dann einen Pillage-Token geben, aber hier ist halt einfach, also super geeignet für alle. Okay. Das war's von den NCUs. Hier jetzt 3 Stück noch dazu. In der Grundbox hatten wir ja 2, glaube ich. Genau, Aaron und Roderick. Hat also insgesamt 5 Auswahl plus die neutralen, ist glaube ich schon einiges an Auswahl und ich finde auch, dass sie von den Punktwerten und von den Effekten ganz gut gelevelt sind. Man hat halt, wenn wir das nochmal zusammen betrachten, für die 4 Punkte hat man Aaron, der halt dieses Heilen ein bisschen reinbringt. Der überzeugt mich tatsächlich noch am wenigsten. Wir hatten den Roderick Harlow, den Reader, der die Taktikkarten austauschen konnte. Wir haben jetzt Eric mit den Pillage Token und Vendamir, der auch wieder Taktikkarten, Wunden heilen, Bewegung mit reinbringt. Also man hat eine sehr weit gefächerte Auswahl, was man machen kann und kann das quasi auf seinen Spielstil ideal anpassen, was ich sehr cool finde. Als letzten Abschnitt kommen wir dann auf die Zielgerade quasi, nämlich die Attachments. Und ich muss schon mal vorneweg sagen, ich finde, es gibt sehr viele sehr starke Ein-Punkte-Attachments bei den Greyjoys. Das hat mich ein bisschen überrascht. Wurde aber auch fürs Update so angekündigt. Gerade da man ja bei den Einheiten schon niedrige Punktkosten mit 5 hat und dann hat man schon einen recht hohen Anteil, wenn man jetzt direkt ein 2-Punkte-Attachment hat, an den Einheitenkosten. Ja, ich bin mal gespannt, wie das insgesamt das Spiel verändern wird, wenn man mehr Attachments sieht. In 1.6 war es ja zuletzt so, dass an vielen Stellen die Attachments, zumindest die generischen, nicht so wahnsinnig viel gespielt worden, sondern eher nackte, günstige Einheiten und davon viele. Ja, mal schauen, ob man jetzt einfach günstige Einheiten mit günstigen, starken Attachments sieht. Oder ob es tatsächlich auch dann zu teureren Einheiten hingeht. Es gibt auch einige Expert Duelists schon oder andere Effekte, die Attachments entfernen können. Das spielt dem Ganzen natürlich wieder ein bisschen entgegen. Ich bin einfach gespannt, wie sich das da herauswinden wird. Ich fange an mit Urine. Kostet einen Punkt. Finde ich auch als Attachment sehr interessant. Hat als Order, also als Befehl Strange Relics. Wenn die Einheit aktiviert, darf man eine Wunde seiner eigenen Einheit zufügen, um einem Gegner in langer Reichweite ein Condition-Token zu geben. Kann man sich also aussuchen, Vulnerable Panicked, Weakened, was man da haben möchte, muss aber dafür eine Wunde nehmen. Auf jeden Fall schon mal ein netter Effekt, kann ich mir gut vorstellen in den House Harlow Reapers, die ja Wishes haben und mit dem Pillage-Token noch mehr Schaden machen können oder auch sich selber wieder heilen. Da könnte man dann quasi kostenlos ein Panik-Token verteilen, da man am Ende die Wunde gegebenenfalls wieder zurückbekommt. Ja, bei denen glaube ich auf jeden Fall sinnvoll. Schön ist halt, dass es auch, wenn die Einheit aktiviert ist, da man es dann quasi direkt in der Aktivierung nutzen kann, nicht so schön ist, dass sich das dann wieder überschneidet mit Taktikkarten. Zweite Fähigkeit ist Poison Gifts, also vergiftete Geschenke. Zu Beginn des Spiels bekommt man direkt, wenn man in einer Einheit ist, die die Pillage-Regel hat, 2 Pillage-Token, ist also direkt voll aufgeladen, bekommt aber auch jedes Mal, wenn man eine Aktion macht, eine Wunde, bevor man diese Aktion ausführt. Das finde ich schon, also das ist natürlich cool, weil man direkt mit dem Pillage-Token aufstellt, man ist direkt stark, aber man kann schon sehr viele Aktionen mit so einer Einheit machen und jedes Mal bekommt man eine Wunde. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Theon-Armee hat und Diversion Tactics spielt, macht man eine freie Bewegung, bekommt aber auch eine Wunde dazu, hat dann seine eigene Aktion, macht vielleicht einen Charge, bekommt eine Wunde, freut sich dann, dass man die Einheit ausgelöscht hat, will das Search Forth machen, bekommt aber auch wieder eine Wunde dafür. Ja, also es kann sich schon ziemlich summieren. Eine Idee, die, glaube ich, eher theoretisch interessant ist, die ich jetzt hatte, ist, dass man hier auch einen Reaver Captain für das Outflank reinpackt, da man dann quasi die ersten Züge überspringen kann und noch keine Wunden bekommt und sie dann irgendwo in der Flanke aufstellen kann, wo sie dann direkt mitmischen können. Aber ich glaube, das ist dann im Endeffekt für einen Punkt. Ja, ein bisschen zu teuer. Urine finde ich aber für einen Punkt eigentlich gut. Man Muss halt nur irgendwie gucken, dass man nicht zu viele Aktionen mit ihm macht. Aber direkt mit zwei Pillage-Token aufstellen ist gut. Die Token verteilen ist auch gut. Finde ich für einen Punkt ist es ein gutes Design. Und auch wieder sehr interessant mit diesem, ich mache mir selber Schaden. Lohnt es sich, das zu machen? Ja. Schönes Design. Als nächstes haben wir Newt. Den haben wir noch nicht gesehen in dieser Folge, da es den nur als Attachment gibt. Das ist anscheinend ein Gefolgsmann von dem Victarion. Kostet auch einen Punkt. Und hat ebenfalls wie das Victarion Commander die Fähigkeit Furious Charge. Wenn ich einen Gegner erfolgreich charge, bekommt der ein Vulnerable Token. Er hat die Fähigkeit Motivated by Coin. Ich kann über den Geldsack vom Tactics Board mit dieser Einheit eine freie Attacke machen. Und er hat die Fähigkeit, die auch innate ist, also nicht irgendwie ausgeschaltet werden kann. Victarion's Vessel oder Vasallen, wie auch immer. Er zählt quasi für Taktikkarten, so wie Victarion. Und wenn ihr euch an die Folge zur Grundbox zurückerinnert, die Taktikkarten hatten doch, wenn es Victarion ist, sehr coole Bonuseffekte. Wenn man jetzt Newt mitnimmt, für nur einen Punkt, der sowieso schon zwei Fähigkeiten mitbringt, die cool sind, und dann Victarion als Commander hat, hat man für die Taktikkarten direkt zwei Ziele. Finde ich super stark für einen Punkt. Lohnt sich schon fast auch mitzunehmen, wenn man Victarion nicht dabei hat. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Es gibt einige Ein-Punkte-Attachments jetzt bei den Greyjoys, die einfach ziemlich stark sind. Ascha aus der Grundbox, habe ich das ja auch schon gesagt. Moralwert von 5 auf 5 plus. Das heißt, im besten Fall ist das quasi plus 3 auf Moraltestwürfe plus das Warcry. Also recht wahrscheinlich 2 Token pro Runde verteilen. Auch einfach sehr stark. Da finde ich dann so ein Euron Greyjoy, den ich ja auch gut fand, spielt in einer anderen Liga. Zum Glück kann man ja die alle nur einmal mitnehmen. Das heißt, sie stechen sich nicht so sehr gegenseitig aus, wie wenn das generische Attachment waren. Aber ja, bin ich einfach gespannt, wie sich das entwickelt wird. Ebenfalls für einen Punkt haben wir Karl. Das ist Ushers Champion. Also ein sehr hübscher junger Mann, der anscheinend sehr gut mit seinem Schwert umgehen kann. Er hat nämlich die Fähigkeit Expert Duelist, no pun intended übrigens. Und Expert Duelist ist, glaube ich, unverändert. Wenn man eine Melee-Attacke macht, kann man entweder eine zusätzliche Wunde für die Attacke machen oder man kann einen Würfel würfeln und auf die 3 plus ein feindliches Infanterie-Attachment töten. Ja. Wie gesagt, je nachdem, wenn jetzt mehr Attachments gespielt werden, auch teurere, ist das natürlich super gut. Eine Wunde dazu ist nie schlecht. Commander sind jetzt ja immer Attachments, das heißt, ein Attachment hat jeder Gegner in seiner Armee. Da ist das natürlich auch gut, vor allem wenn man mehr Kampfeinheiten als der Gegner spielt, was möglich ist, da wir ja die Trapper und die Bogenschützen mit nur 4 Punkten haben, kann man den am Ende aufstellen oder halt aufstellen, sobald der Gegner seinen Commander aufgestellt hat. Und ihn direkt gegenüberstellen, dann wird es schon relativ schwierig, dem auszuweichen. Aber dafür halt wieder relativ lucky. Ja, bin ich einfach mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich könnte mir recht gut vorstellen, die Idee kommt jetzt nicht von mir, sondern kann ich auch gerade nicht sagen, von wem die kommt, war irgendwas aus der Facebook-Gruppe, dass das geändert wird, dass man sagt, auf eine 3 plus kann man ein generisches Attachment töten, auf die 4 plus ein nicht generisches und auf die 5 plus den Commander. Fände ich schon ziemlich cool, wenn man da irgendwie so eine Abstufung drin hätte. Wäre auch zwar immer noch nicht perfekt realistisch, aber etwas realistischer, dass halt coolere Charaktere nicht so einfach sterben. Sagen wir es mal so. Das wäre auf jeden Fall dann so. Meistens sind ja auch die Commander, die tatsächlich auch besser kämpfen können. Das würde dann halt auch Sinn ergeben. Denn ja. Cool wäre auch noch irgendeine Interaktion, wenn zwei Expert-Duelists aufeinandertreffen. Außer der als erstes die Attacke macht, kann halt irgendwie zuerst würfeln. Das ist gerade nur so eine Idee. Es vielleicht auch etwas schwierig umzusetzen, aber fände ich ganz interessant. Genau, Karl hat noch als Fähigkeit, dass man den auch bei Ascha in die Einheit setzen kann. Ja, wie gesagt, ich fand die Trapper mit Ascha ganz gut, da könnte man dann Karl noch reinsetzen. Sind dann schon 6 Punkte. Ist aber da ja eigentlich immer noch relativ günstig, sind defensiv okay mit dem 5er Moralwert und haben halt schon Bedrohungspotenzial, Token verteilen, so dass der Gegner sich schon irgendwie um die kümmern müsste. Und es ist halt nur eine 6-Punkte-Einheit. Das heißt, man hat dann vielleicht noch andere Einheiten, um die der Gegner sich auch kümmern sollte, die noch mehr wert sind. Karl gibt es auch in einer 2-Punkte-Version, der dann nicht bei Ascha mit in die Einheit darf. Hat ebenfalls Expert Duelist, aber auch noch Stalwart, also plus 2 auf Moraltestwürfel. Ja, kann man dann zusammen mit Ascha Commander gerade irgendwie eine defensiv sehr oder moraltechnisch defensiv sehr starke Armee drum bauen. Ascha kann schon im besten Fall zwei ein oder wenn man es darauf spielt, 2 Einheiten neben sich den Moralwert 5 plus geben, ihrer eigenen Einheit den Moraltest 5 plus. Karl könnte man noch in eine Einheit, die vielleicht etwas weiter weg ist, stellen, kriegt nochmal plus 2 auf den Moralwert. Dann hätte man halt diese Schwäche, die die Greyjoys insgesamt ja schon haben, mit dem relativ schlechten Moralwert dann recht gut ausgeglichen. Ebenfalls für 2 Punkte haben wir dann auch als letztes Attachment aus der Box Theon Greyjoy. Der hat die Order Reckless Heroism. Die kennen wir schon von dem Sohn von Davos bei den Baratheons. Wenn die Einheit einen Charge ansagt, bevor man die Aktion resolved, also ich vermute, dass für mich klingt das ziemlich ähnlich zum, als wäre das das gleiche wie bevor man den Charge Distance Würfel würfelt. Vielleicht aber auch noch davor, weil das ja ist etwas schwierig vom Trigger her tatsächlich, finde ich. Eigentlich. Wenn sie es jetzt überarbeitet haben, sollte es ja so sein, dass der gleiche Trigger auch dann tatsächlich den gleichen Wortlaut hat. Ja, deswegen würde ich fast dazu tendieren, dass es davor ist. Auf jeden Fall die Fähigkeit, man darf sich D3 Wunde nehmen. Also auch hier wieder recht hohe Varianz von 1 bis 3, direkt Wunden. Und hat dafür direkt eine 6 gewürfelt für den Charge Distance Würfel, was extrem stark ist. Hatten wir ja schon bei Victarion, der das bei einer Taktikkarte hatte, dass er automatisch eine 6 bekommt. Hier hat man halt noch die Kosten dazu, dass man D3 Wunden nehmen muss. Ist ein Befehl, kann man einem pro Runde machen. Außerdem bringt er mit Swift Strike, nachdem man eine Attacke gemacht hat, im Nahkampf darf man einen freien Rückzug ausführen. Ja, ist auch eine coole Fähigkeit. Problem ist so ein bisschen, dass der Gegner sich dann ja auch drehen kann. Das heißt, am besten ist man schon in der Flanke, damit, falls er sich dann dreht, er sich wirklich nach hinten drehen muss im Vergleich zu den anderen Einheiten. Insgesamt sehe ich den für 2 Punkte jetzt nicht so. Gerade wenn man den halt mit den 1-Punkte-Attachments vergleicht, die wirklich starke Fähigkeiten haben. Er hat jetzt auch ganz coole Fähigkeiten, aber muss halt auch zumindest für das Reckless Heroism was dafür bezahlen. Ja. Finde ich etwas auf der teureren Seite für 2 Punkte. Bin mal gespannt, ob jemand den gewinnbringend einsetzen wird. Das war jetzt wieder eine lange Folge. Vor allem, wenn man jetzt quasi die beiden Folgen zusammennimmt, als das, was die Greyjoys jetzt bekommen. Insgesamt finde ich die Heldenbox ziemlich cool. Es sind einige Sachen dabei, die ich echt vom Design super finde. Einige, die ich passend finde, manche finde ich nicht ganz so cool. Sie passen auf jeden Fall auch gut mit der Grundbox zusammen. Die Themen, die man da drin hat, werden etwas verstärkt. Einige werden auch irgendwie neu eingeführt. Aber passend dazu, sie spielen mit den neuen Mechaniken, mit dem Pillage. Insgesamt finde ich das auf jeden Fall ein gelungenes Design. Und ich freue mich, mit denen noch ein paar Partien zu bestreiten. Wobei ich jetzt schon sagen muss, dieses Fehlen von Denial. Das ist was, was, glaube ich, dazu führen wird, dass die von kompetitiven Spielern auf einem sehr hohen Niveau eher nicht als Armee gewählt werden, da der Gegner halt auch einfach starke Effekte hat. Und selber nur seine starken Effekte zu haben, reicht dann im Endeffekt auf dem höchsten Niveau nicht aus, sondern man muss auch dem Gegner seine Effekte kaputt machen können. Das klingt immer ein bisschen doof, aber ich denke, das ist so. Und das ergibt sich auch eigentlich schon aus der Logik, wenn man selber starke Effekte hat und die Effekte vom Gegner kaputt machen kann, dann bringt es dem Gegner halt auch nichts, wenn er halt selber starke Effekte hat. Denn im Endeffekt kann man die, die man halt kaputt machen, hat seine eigenen starken Effekte und hat einem, am Ende hat er halt das Nachsehen. Ja, insgesamt finde ich aber trotzdem gutes Design. An einigen Stellen super lustig und wirklich für Casual finde ich super geeignet, da sie wirklich diese starke Attacke, viel Spannung mit, ich kann lange überleben, klappt es, kriege ich meine Pillage-Token zusammen, kann ich dann die Gegner gut abräumen. Ja, das klingt einfach nach sehr viel Spaß. Und ja, das ist dann auch das Ende der Folge. Ich habe schon ein bisschen was für die nächsten Folgen in Planung, aber das hört ihr dann. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das schon am Ende der letzten Folge gesagt habe. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Das war die zweite Folge MT5 zu den Greyjoys. Diesmal mit den Neuerscheinungen, die nicht in der Grundbox sein werden. Insgesamt eine runde Fraktion. Mich interessieren natürlich wieder eure Meinungen, eure Erfahrungen. Falls ihr schon die getestet habt, könnt ihr wie immer hinterlassen, wo auch immer ihr den Podcast hört, aber auch in der Facebook-Gruppe, wo es gepostet wird, in der Seite. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr da einerseits Feedback in Form von einem Like da lasst, aber natürlich auch Feedback, was euch noch gefallen würde, was man verbessern kann und alles sonst, was ihr mir mitteilen könnt. Viel Spaß, bis dann.